herzlich willkommen zu Fehlfarben 26. Wir sind yeah. da, wir sind wieder da. Ich bin Anke und links von mir sitzt der Florian. Genau. Wir haben auch unseren Namen vergessen. Wie heißt ich? Genau. Ja. Wir haben noch jemanden, du musst sagen, und links von mir. Ach so. Links von mir sitzt der Felix. Genau. Okay, back to me. Ihr findet uns auf Twitter. Ich habe mir das ernsthaft im Word-Dokument aufgeschrieben, weil ich nicht mehr wusste, wie unsere Anmoderation geht. Ihr findet uns auf Twitter unter @fehlfarbenpod oder auf der Webseite fehlfarbenpod.wordpress.com. Wir waren lange weg. Wir waren sehr lange weg. Wir waren ein halbes Jahr weg. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Yes, Wein trinken, Kunst reden. Okay, wir sprechen heute über zwei Ausstellungen, beide im Lehnbachhaus bzw. im dazugehörigen Kunstbau. Wir fangen an mit einer Ausstellung, die den Titel trägt Radioaktivität mit dem Untertitel Kollektive mit Sendungsbewusstsein. Auf der Ausstellungswebsite heißt es, Zitat, die Ausstellung Radioaktivität betrachtet ausgehend von Brechts Radiotheorie politische und künstlerische Kollektive der 1920er bis 30er und 1960er bis 70er Jahre, die sich ihre eigenen Organe und Kommunikationswege schufen. Danach reden wir über Sheila Gauda, die gerade im Kunstbau zu sehen ist. Soweit ich weiß, die erste große europäische Ausstellung von ihr. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, genau. Die, also zumindest die erste deutsche, aber ja. Europa habe ich nicht auf dem Auge. Aber auf jeden Fall. Super, ja. Sie ist hier. Genau, Kuratorin Eva Huttenlauch hat auf der Webseite den schönen Satz gesagt, sie ist eine indische Künstlerin, die mit Materialien aus ihrer Umgebung arbeitet und damit Geschichten erzählt. Fand ich gut. Dazu trinken wir heute super faul. Wir konnten uns auf keine Traube einigen, beziehungsweise ich war zu faul, mir auszudenken. Wir trinken Weißwein aus Neuseeland und fangen einfach mal mit dem ersten an. Yay! Das ist sehr hell. Wollte ich gerade sagen. Das stimmt. Super hell. Ach, oh, Kunst reden, Wein trinken. Oh. Wir waren wieder im Museum. Mein Gott, sag mir das nicht. Stimmt, war das auch euer erster... Ja. Besuch seit Covid? Absolut. Ja. Nee, also ich war, ach stimmt, du warst ich war vorher schon in den Pinakotheken. Nee, ich nicht, fand ich was erst. Nee. Ich glaube, ich war im Ausland mal, aber sonst? Nee, ich war, ne. Stahlbeere, Sauvignon Blanc. Ich rate jetzt nicht. Also er hat sowas, so ein, er ist fruchtig, aber er hat sowas, was eine Kante, oder? Ja, so ein eisenhaltigen Geschmack. Ich wollte gerade sagen, ich finde den wahnsinnig süß für ein Sauvignon. Also ich tippe jetzt mal auf ein Sauvignon. Ja, das ist bestimmt ein Sauvignon. No. Macht Neuseeland noch andere Weine? Mal sehen, was du mitgebracht hast. Also ich hab in Neuseeland so echt, okay, ich war kürzlich in Neuseeland, bevor das Ding sideways ging. Ja. Als man noch reisen durfte, TM. Nee, ich habe einen super Zweigelt in Neuseeland getrunken. Oh, ein Zweigelt? Ja. Damn, der hat einen Rotwein aus Neuseeland. Ja. Na gut, egal. Ja. Ich schmecke noch keine Kante, ehrlich gesagt. Aber ganz leicht, also ein bisschen in der Nase. Aber das ich kann auch keinen Wein mehr trinken. Ja. Oh mein Gott. Na gut. Ja, aber gefällig nett. Schöner Reinkommen, wunderbar. Ja. Alles klar. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt zu dieser Ausstellung was sagen? Wie gesagt, Radioaktivität im Lehnbachhaus. Das würde ich gerne sagen. Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder ob das Lehnbachhaus gerade ihre digitale Aktivitäten verstärkt. Was ich super fand an der Ausstellung, um es mal vorwegzunehmen, ist, dass sie sämtliche Ausstellungstexte als PDF auf die Website gestellt haben. Ja. Zudem noch einige Ausstellungsstücke, also zwei Zeitungen, The Situationist Time, die auch in der Ausstellung zu sehen ist. Das finde ich ziemlich super. Also für die Leute, die vielleicht doch noch nicht so ganz in ein Museum möchten, natürlich Maskenpflicht, natürlich, fand ich das eigentlich ganz schön. Ich fand es auch toll. Zu Sheila Gauda sagen wir nachher noch was, aber da war das auch super gemacht. Fand ich sogar fast noch besser eigentlich. Aber auch hier, also die ganzen Ausstellungstexte, also habe ich so noch nie gesehen in der Form. Nee, fand ich genau. Super. Ja. Ja. Euer erster Eindruck vielleicht? Ja, also... also es, die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut. Also es beginnt wirklich mit, mit der Erfindung des Radios beziehungsweise mit der Kommerzialisierung der Technologie. Also ich glaube, das Patent war schon ein bisschen älter. Aber also es beginnt im Endeffekt, also historisch dann mit dem Nachgang des Ersten Weltkriegs und den Gedanken, und wenn ich das richtig im Kopf habe, dass also quasi ab 1923 in Deutschland das Radio als Massenmedium wirklich, wobei eben Massenmedium ja schon einfach, das sind ja gleich auch, glaube ich, die ersten Werke, die schon mal erstmal ja so ein bisschen den Konflikt mit dem Medium zeigen, weil eigentlich war es für die Massen gedacht, aber also gerade die ersten Gemälde im ersten Saal zeigen ja auch schon, dass es teilweise eben nicht so war. Also das ist halt das, was wir jetzt am Radio als demokratisch oder als Volksmedium empfinden, dass es gerade in den ersten Jahren aufgrund der hohen Kosten für die Geräte ja erstmal ein privilegiertes Medium war. Also dieses eine Bild, glaube ich, was war das gleich? Genau, Kurt Güntner, der Radionist. Mhm. Also genau. Dem sitzt einfach ein Radiohörer, hat eine Zigarre. Das gehört, glaube ich, ja zum ja. Bestand des Lembachhauses, ja. Meine ich. Nee, das war aus Berlin, glaube ich. Das war aus Berlin, in der Nationalgalerie. Ah, okay. Ja. Also Lederjacke, also Wein, also irgendwie so. Und das Reklamheft in der Hand. Ja, also das Operntextbuch, glaube ich, ja, sogar tatsächlich. Sowas, ja. Ja, also und also so kreiert, also es war als Medium gedacht, also irgendwie zur Bildung oder Ausbildung, und gleichzeitig war es aber eben nicht für, gleichzeitig hat es erst irgendwie reiches Bürgertum angesprochen, weil die Endgeräte schwierig waren. Andererseits wird dann aber auch wieder in einem anderen Bild gezeigt, das ist bekannt aus dem Lembachhaus, das ist aus dem Bestand, Wilhelm Heise, Verblühender Frühling, Selbstbusiness als Radiobastler. Damit habe ich es verwechselt, genau. Genau, und das ist, das suggeriert eben das andere, also das viel, was dann auch in anderen Bildern rauskommt, dass eben viele, die sich die offiziellen Radiogeräte nicht leisten konnten, eben sich selber Empfänger gebastelt haben. Also quasi, dass die Piraterie im Endeffekt von Anfang an tatsächlich irgendwo mit im Medium mitgeschwungen hat. Ich fand, das hat der Einladungstext auch ganz gut auf den Punkt gebracht, worum es neben den ganzen Künstlerkollektiven und dem ganzen intellektuellen Überbau in der Ausstellung geht. Da stand halt, wer spricht und zu wem wird gesprochen. Was ich für eine relativ essentielle Aussage halte. Also eben, wer hat die Stimme, wer hat die Worte, wer kann seine Botschaft an den Mann bringen und zu wem wird gesprochen, also über wen wird gesprochen, wird jetzt nur über den Arbeiter gesprochen, wird mit dem Arbeiter gesprochen. Das fand ich das Fiese, ich hatte so eine fiese Assoziation. Vor zwei Wochen kam ja Hamilton auf Disney Plus und seitdem höre ich halt den Soundtrack rauf und runter, und da gibt es halt diese eine Songzeile: Who lives, who dies, who tells your story. Und das fand ich, war für mich so der Satz, mit dem ich durch die Ausstellung gegangen bin, dieses Who tells your story. Wer ist dafür verantwortlich, dass das, was du sagen willst oder das, was du bist, bei anderen ankommt? Du selber oder eben wird für dich gesprochen? Ja, aber das ist ja jetzt auch in unserer Zeit heute jetzt eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Also weil das kommt ja später, aber ich glaube, da ist auch ein ganz guter intellektueller Faden in der Ausstellung. Also wenn man dann später eben zu den, greife jetzt mal schon die 60er Jahre vor, zu diesen diesem Raum mit den feministischen Kollektiven, feministischen Stimmen kommt und den Stimmen von, also eine Bewegung, die mir auch nicht klar, diese Antipsychiatrie-Bewegung, ja, also die wirklich, also Patienten zu ermächtigen, also eben nicht, die Doktoren sprechen nicht, das sind jetzt nicht patriarchalisch, sondern, und das ist jetzt heute, wenn man eben so an Black Lives Matter und diese ganzen Sachen jetzt denkt, eben wer spricht für dich, eben Wer spricht, wer hört deine Stimmen? Werden die Stimmen jetzt endlich mal gehört oder sind es wieder nur irgendwelche weißen Allies? Also ich meine, das ist nach wie vor ein gesellschaftlich relevantes Problem und ich fand das einfach ganz gut aufgeschlüsselt. Also ich hatte mir das vor der Ausstellung nicht so klar gemacht, aber gleich also im zweiten Saal, wo es zur Radiotür und Recht geht, dann stehst du plötzlich vor lauter George Goss und Rudolf Schlichter und halt lauter wirklich ja kommunistischen Karikaturen und Texten und auch eben genau diese zentrale Frage ist eben auch der Gedanke jetzt, der Arbeiter müssen selber Radio machen, weil sie sonst nicht abgebildet werden, weil sie sonst keine Stimme bekommen, und die, also die Marginalisierten. Und also ist natürlich heute noch ein relevantes Thema mit anderen Medien natürlich, aber es hakt natürlich schon gleich ganz schön ein. Also, das hatte ich mir halt auch gefragt. Also wenn Brecht eben sagt, eben die Beteiligung des Hörers wäre möglich, wieso wird sie dann nicht gemacht? Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Brecht heute von Twitter halten würde. Genau, das war mein Gedanke. Das war mein erster Gedanke. Genau. Und ich dachte mir, wahrscheinlich würde er Scheiße finden. Richtig. Ja. Wahrscheinlich würde er Scheiße finden, weil er dann einfach einen Schritt weiter gedacht hat vielleicht. Oder einfach, weil Twitter einfach... Ja, oder weil er nur 150 Follower hat. Wer hat heute Loser? Nein, weil, also die Idee, glaube ich, also so wie er sich das also zurechtgelegt hat mit seiner Radiotheorie, ja, ich glaube, da ist schon was dran, aber wenn man sich Twitter anguckt, das ist einfach auch nicht die Antwort, ja. Eben, das ist der Punkt. Also und ich dachte mir dann eigentlich eher, die Antwort auf die Frage, die er stellt, ist doch dann eher eigentlich das, was wir hier machen, nämlich der Podcast, oder? Daran haben wir auch gedacht, ja. Weil, also, wir haben ja alle unsere Twitter-Erfahrungen und irgendwie, ich glaube, je länger wir mit dem Medium arbeiten, in Anführungszeichen arbeiten, desto stärker hadern wir damit irgendwie. Ja. Also aber ich bin hier schon komplett raus. Genau, Felix ist komplett raus. Aber die haben dann schon abgeschlossen. Richtig, genau. Aber quasi, wenn ich so an meine Podcast-Erfahrung auch als Hörer zurückdenke, ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen mit Podcasts gemacht. Mhm. Also sowohl von irgendwelchen Amateuren, die das machen, aber auch irgendwie professionell aufgesetzte Podcasts. Irgendwie ist das Podcast ist ein Medium, was für mich super funktioniert, wo auch quasi der Partizipationsgedanke oder das einfach der auch jeder, der ein Hörer ist, kann auch ein Sender sein. Irgendwie, da finde ich es eigentlich optimal irgendwie umgesetzt. Und es hat auch eine gewisse... Twitter ist schon so niederschwellig, dass halt wirklich, dass man echt... Ja, aber Podcast ist ja auch die Leute, die sich dann hinsetzen. Und also, so wie wir jetzt hier sitzen, das ist ja schon eben fokussiert. Also du hast dir ein Thema gesucht, du hast dir den Gedanken gemacht, dass... Nee, ich habe schon das Gefühl, da kann ich jetzt eine Stunde drüber reden und vielleicht mag es ja jemand anders hören. Also... Klar, ich glaube, erstmal sitzt man halt wirklich erstmal beieinander, um zu sagen, um sich auszutauschen und zu sagen, also also nicht jetzt, vielleicht nicht a priori wegen dem Sendungsbewusstsein, sondern einfach mit dem, wegen dem Austausch, wegen der Wechselwirkung, wegen der Kommunikation zwischen uns drei hier am Tisch zum Beispiel. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Twitter, weil Twitter ist nicht mehr wirklich Austausch. Das ist einfach nur noch, wer am lautesten brüllt, wird halt gehört und kriegt die Follower. Genau. Während hier bei jedem Podcast, eben, du hast ein Thema, wenn es dich interessiert, hörst du zu, wenn nicht, klickst du es nicht an, fertig. Ich fand aber nur die Assoziation spannend, weil es war auch mein erster Gedanke. Ja, lustig. Ja, weil so Brecht, was würde Brecht zu Twitter sagen? Aber dann weitergedacht, eigentlich geht, was er eigentlich will, es geht auch eher in Richtung Podcast. Glaube ich auch, ja. Und da meine ich, dass das ja die Ausstellung eigentlich nur am Rande aufgreift. Also ich glaube, online haben sie mal online im Blog des Lehnbachhauses wird dann mal auf experimentelle Radiosender, Klammer auf, unter anderem Podcast dann auch verwiesen irgendwie. Mhm. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber auf der anderen Seite, die Ausstellung hat ja schon zeitlich einen recht klaren Fokus. Insofern geht das, denke ich, gut klar. Was ich noch spannend fand, ist jetzt ein kleiner Schlenker. Der Einleitungstext, der ja an der Wand steht, bevor man in die Ausstellung reingeht, da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Schrifttyp? Also das wahrscheinlich Futura, oder? Das N, nee, nicht ganz. Das eine N war quasi wie so ein Quadrat, das nur aus drei Seiten bestand. Und das D war irgendwie nur ein Kreis mit so einem Strich und einer Verbindungslinie. Und ich dachte so, was ist das eben? Sieht aus wie die Futura, aber dann nicht so richtig. Es wird am Ende aufgelöst, glaube ich, oder? Genau, es wird dann in der Mitte, das wollte ich gerade sagen. Es kommt eben erstmal der Raum mit den Gemälden, da waren wir ja schon drin. Dann waren wir bei den ganzen Brecht-Sachen. Da hängt dann auch nochmal Brecht und Frau Weigel als Gemälde. Das ist auch schön, ist, glaube ich, aus der Sammlung von... Das ist aus der Sammlung, ja. Dann im dritten Raum haben wir auch kurz angerissen, die Psychiatrie. Und dann würde ich gerne noch kurz zu den Feministen was sagen. Und dann kommt der vierte Raum und ich dachte, das ist meiner. Weil das ist so eine Art Leseraum. So mit lauter Bänken und ein paar Büchern und Manifesten und Firlefanz und ungefähr 27 Desinfektionsspendern. Sehr sympathisch. Und, ich habe ja zugegebenermaßen meinen eigenen in der Tasche. Aber und da wurde das eben aufgelöst, dass die Schrift speziell für die Ausstellung entwickelt ist, eben beruht auf der Futura, genau. Stimmt, so war es, ja. Genau, und Futura ist natürlich eben ist auch in den 1920ern entstanden von Paul Renner und vermutlich den meisten von der Plakette von Apollo 10 bekannt. War das Apollo 10? Nee, Apollo 11. Wer ist auf dem Mond gelandet? 11. Ups, peinlich. Bitte schön. Nicht, dass wir in seiner letzten Folge letztes Jahr darüber gesprochen hätten. Ich verwechsel es immer. Es ist so fürchterlich. Ich weiß, dass 13 die ist, die irgendwie nicht so super gelaufen ist. Ja, weil es ein Film mit Tom Hanks ist. Eben, genau. Ja. Aber ich kann mir nie merken, auf dem Mond war. Okay, Apollo 11. Auf jeden Fall die Plakette, die jetzt halt auf dem Mond liegt, die ist in der Futura gesetzt und ich finde das jedes Mal toll. Anyway, also deswegen, ich fand es schön, dass sie eine eigene Schrift entwickelt haben. Fand ich cool. Und generell fand ich den Leseraum spannend, weil eben, wie gesagt, für mich ist das ein Traum. Du gehst durch eine Ausstellung und hast das Gefühl, ja, aber. Und dann liegen da plötzlich 1000 Schriften rum, in die du einfach reingucken kannst. Ich fand das eigentlich ganz clever gemacht, weil man kann, glaube ich, wenn man möchte, kann man relativ schnell eigentlich da durchgehen. Ja. Aber man kann auch, es gibt auch genug Unterbau sozusagen, dass man sich da richtig reinnördert und irgendwie sich da stundenlang damit beschäftigt und sich die Manifeste und Texte irgendwie durchliest. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht und auch dann gerade der Lese in Anführungszeichen Saal war eigentlich, finde ich, auch echt gut gelöst. Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich an der Ausstellung zu meckern hätte, wäre, ist, sie ist wahnsinnig textlastig. Also ich habe es mir ehrlich gesagt vorher auf der Webseite nicht genau durchgelesen, dachte, ich gucke mir jetzt schöne Bilder an, die irgendwas mit Radio zu tun haben. Ja. Und dann waren doch relativ wenig Bilder da. Also eigentlich reicht das PDF der Ausstellungstexte, was jetzt wahrscheinlich fies ist, aber... Das glaube ich halt nicht ganz. Also gut, ich habe mich jetzt einfach aufgrund der Situation, es gibt ja Hörbeispiele auch noch, also mit so Hörmuscheln, wo das so, die habe ich mir jetzt, also irgendwie der Lindbergh-Flug von Brecht, glaube ich, als Hörstück. Mhm. Ich habe es mir nicht angehört, weil ich glaube, eins von Walter Benjamin auch. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch den einen Film über das Arbeiterradio, der läuft, auch nur so ein paar Minuten angeschaut. Ja, auch, einfach aufgrund des, ja, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch die Zeit, man ist noch nicht in so einem Modus, wo man irgendwie ewig verweilt in irgendwelchen geschlossenen öffentlichen Räumen oder so. Das könnte es gewesen sein. Also ich war irgendwie so ein bisschen also unwillig. Also vom Kopf her, das mag jetzt wirklich nach dieser wirklich ungewöhnlichen Zeit einfach so eine Gewöhnungssache sein. Aber also grundsätzlich lädt die Ausstellung dazu ein also wie gesagt, wir können ja nochmal zurückspringen, aber wo ich zum Beispiel ein bisschen länger saß, war bei den Ausgaben der Situationist Times in dem einen Raum, da liegen ja wirklich also da Originale auch aus von dieser Zeitschrift und ich habe zufälligerweise angefangen einfach in das letzte reinzublättern, was super war, weil das waren keine Texte, sondern es war einfach alles Lithografien. Von diversen Künstlern. Also eigentlich, ich schätze, Anton de Saurer ist mir über den Weg gelaufen. Aber auch Lea Lublin. Ja, genau, das hatte ich auch. Ja. Lea Lublin. Ich dachte, die kennen wir doch. Auch eine schöne Ausstellung, die wir damals im Kunstbau gesehen haben. Also jetzt können wir einfach mal, bevor wir jetzt irgendwie komplett springen, können wir einmal weil das ist das andere, man muss sich jetzt nicht mehr drüber streiten, in welcher Reihenfolge man durch eine Ausstellung geht, weil es sind überall Pfeile auf dem Boden und Saal 1, 2, 3, also nach dem Saal eben, und deswegen geht jetzt in der momentanen, also sagen wir Covid-Logik, geht die Ausstellung dann von dem Raum mit Brechts Radiotheorie eben dann gleich in die 60er und 70er Jahre zu den feministischen Kollektiven und der Antipsychiatriebewegung. Genau, und da wolltest du ja dazu noch was sagen. Ich fand's einfach spannend, dass eben Helene Cizou erwähnt wurde, eben mit dem Lachen der Medusa, also das Lachen der Medusa, ihr Essay, wo sie eben sagt, die Frau muss über sich selbst schreiben. Also auch da wieder eine Stimme, die bisher untergegangen ist und die eben nicht von außen jetzt eben das 8-millionste Manifest von Männern über Frauen, wie sie zu sein haben und zu leben haben, sondern dass sie eben wirklich eben Schreiben als politischen Akt auffasst. So wie wir ja auch podcasten irgendwo als, ich weiß nicht, ob es ein politischer Akt ist, aber es ist ja schon was sehr Selbstbestimmtes, was wir hier tun. Und eben ist es unsere Sichtweise auf diese Kunstwerke. Und das fand ich einfach sympathisch, dass da wenigstens so eine Station war, wo ich dachte, ja, genau. Außerdem hing an dem Raum, war oben an der Wand, sehr weit oben angebracht, ein Satz, den man sich so schön quer über den Rücken tätowieren lassen kann, von Brecht. Die Kunst muss dort einsetzen, wo der Defekt liegt. Deswegen glaube ich nämlich auch, dass Brecht Twitter richtig scheiße finden würde, weil ich glaube, Brecht hat noch eine halbwegs gute Meinung von der Menschheit gehabt und dass wir eigentlich alle zu Gutem bestimmt sind und echt nett miteinander sein könnten. Und dann kam Twitter. Nun gut. da hat mir das Wandalphabet sehr gut gefallen. Da habe ich nur gedacht, ja klar, wie eine nackte Frau, super. Entschuldigung. Always the same. Muss man halt auch mal was gut finden dürfen. Ja. Yeah. Natürlich, klar. Ja, aber wie gesagt, deswegen habe ich dann gleich länger angehört, weil ich dachte, ja, whatever. Erzähl, warum du es gut fandst. Ich wollte dich gar nicht abwürgen. Nee, weil, sagen wir es mal so, ja, es war eine nackte Frau, aber sie hat es geschafft, es so zu platzieren, dass es nicht darauf ankam, sozusagen. Sondern es war einfach clever irgendwie. Ich fand es clever. Ja, aber ich musste jedenfalls schmunzeln, sagen wir es so. Ja, okay. Aber es geht jetzt ja interessanterweise auch schon damit los, dass es sich hier bei der Künstlerin, ja, dem Künstler, um Tommaso Binga handelt, also geboren Bianca Menna, die sich aber in diesen männlichen Namen gegeben hat, um eben diese Geschlechterfrage aufzubrechen. Oder hier steht es, also im Text liegt er mir davor, sie wollte so eine Diskussion über die Unterschiede provozieren, die zwischen den Geschlechtern gemacht wurden. Wem war welche Form von Sprache und Selbsterstellung, welche Form von Kunst erlaubt? Und insofern ist es ja dann interessant, dass sie dann ganz dezidiert, quasi wie Flo zwar sagt, dass es auf die Nacktheit nicht ankommt, aber ihren definitiv erkennbar weiblichen Körper nutzt, aber schon einfach eine Frage stellt. Eben, hätte der Mann das jetzt eher gedurft oder wem geht das durch? Also eben, wer spricht für wen? Mhm. Und in dem Raum wollte ich auch noch von der anderen Künstlerin, die dort ausgehängt ist, da gab es nämlich auch das wunderschöne Zitat von Katie LaRocca im Text zu ihrem Werk, weil das sie zitiert mit der Aussage, es ist nicht die Zeit für Deklarationen von Frauen. Sie sind zu beschäftigt und sie müssten eine Sprache verwenden, die nicht ihre ist. Innerhalb einer Sprache, die ihnen fremd und feindlich gesinnt ist. Mhm. Aber eben dieses Spracheform-Denken, und da sind wir auch wieder dabei, was wir jetzt lernen, eben uns jetzt wieder in die Jetztzeit zu holen, eben wie wird über People of Color gesprochen, wie wird über eben wer spricht und welche Begriffe werden genutzt und wer die originär benutzt. Und sind es eben die Begriffe, die eben aus der Gruppe selber kommen oder eben und so weiter. Und das ist ja auch wieder die Frage bei der Arbeiterbewegung und so weiter. Wer spricht wie über wen? Mhm. Und das fand ich diesen Satz ganz gut. Also, dass sie ganz klar sagt, so, Moment mal, Leute, das ist nicht unsere Sprache. Die Sprache ist eben von dem männlichen, patriarchischen Denken geformt und die reflektiert das auch wieder. Und das Zitat ist, glaube ich, von 1970 und wir reden 50 Jahre später immer noch drüber, ob jetzt der Genderstern unser Universum zum Implodieren bringt. Meine Güte. Ja. Jetzt mache ich das fast noch auf. Nein, meine ich. Ich trinke jetzt Alkohol. Ja. Also das ist, man muss mal sagen, wie Anke sagt, es sind jetzt eben nicht so viele individuelle Kunstwerke gar nicht ausgestellt, aber wie Flo auch sagt, man kann sich die, glaube ich, nicht einhören, aber es ist ein enormer intellektueller Unterbau vorhanden in dieser Ausstellung, mit dem man eben sich wahrscheinlich auch 3 Stunden in der Ausstellung beschäftigen kann, wenn man sich hinten einfach in den Büchern festliest oder so. Also wenn man es aushält, zwischen jedem Buchwechsel zu desinfizieren. Ach, schnick. Nein, aber nett, dass das Angebot da ist. Also finde ich sehr vorausschauend, dass hier wirklich an jedem Tisch steht halt ein Desinfektionsmittelspender. Ich habe mir einfach eins der dicksten Bücher, was da lag, gleich aus der Stabi ausgeliehen, fertig. Wobei, oh Gott, wenn die desinfizieren, da! Ja. I don't know. Na gut. Ja, aber dann ist man auch schon durch. Also gut, Gruppe Spur kommt noch, da habe ich jetzt nichts wirklich zu sagen. Ja, dass die Situation des Times eigentlich spannend, weil da wieder auch, weil das ja auch dann eine Künstlerin macht und die rausbringt. Jacqueline de Jong, niederländische Künstlerin, die eben mit dieser ganzen Blase verbunden ist, also Asghar Johan, Cobra, Gruppe Spur in Deutschland. Was aber spannend ist an dieser Situation des Times, die halt in, glaube ich, in unregelmäßigen Abständen rausgekommen ist, ist, dass sie aber von vornherein von sich aus gesagt hat, die gehört nicht den Künstlern oder Künstlerinnen oder den Autoren oder Autorinnen, sondern die gehört allen. Die Texte und die Werke, die dort veröffentlicht sind, können weiterverwendet werden. Eine demokratisch offene Form. Also sagen, wir tun das in die Welt raus und dann darf die Welt damit machen, weitermachen. Auch schon sehr vorausschauend. Wie heißt das jetzt, wenn du Commons, Creative Commons genau? Ja, Creative Commons, Archives. Remixen, nimm dir, was du willst. Ja. Insofern ist es also teilweise schon wirklich spannend, spannend und frustrierend. Also einerseits wie visionär, also auch in den 20er und 30er Jahren oder 60er, 70er Jahren eben die Sachen und dann, und dass wir jetzt teilweise 50 Jahre später dieselbe Scheißdiskussion noch führen müssen. Ich fand es halt teilweise deprimierend, gerade jetzt mit dem bürgerlichen Radio, das dann eben spätestens 1932 eher nationalistisch verwendet wurde. Da kam, glaube ich, das Zitat irgendwie, es sollte jetzt wieder ein Bewusstsein, Zitat, Bewusstsein für Brauchtum, Heimat und Brauchtum geschaffen werden, und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Aber dass es eigentlich jedem Medium so geht, es kommt immer mit großen Ansprüchen, immer an die, den Intellekt und die Kreativität der Menschen, und es endet bei, keine Ahnung, Super RTL. Das finde ich halt so, das fand ich so deprimierend an der Ausstellung. Dieses, ja. Das Schlimme ist, es endet ja nicht bei Super RTL. Also, sondern geht es noch schlimmer? Zwischen, klar, immer. Husten, Pessimist, ja. Nee, aber ja, ich fand die Ausstellung, wie gesagt, es gab irgendwie wenig zu gucken, sehr viel zu lesen, und ich fand, sie war ein gutes Sprungbrett, um weiter darüber nachzudenken. Also nochmal zu sagen, also mir war diese das will ich hier vielleicht doch mal ein bisschen explizit noch erwähnen, diese Antipsychiatriebewegung war mir vorher überhaupt kein Begriff. Also dieses, ich glaube, Hamburger oder was, ein Berliner Patientenkollektiv, was es gab, also wirklich, also Patienten mit den Behandelnden wirklich auch Sachen gemacht haben, oder auch die Idee, dass eben in Italien Psychiatrie, also Patienten Kunstwerke schaffen, um sie eben in ihrer Art zu ermächtigen. Also diese Art von partizipativer Behandlung, die offensichtlich vorher kein Thema war. Und ich schlage jetzt einen Bogen einfach mal kurz zu einer Lesung, die ich in den Kammerspielen mal gehört habe letztes Jahr, wo es darum ging, die Patienten, also die im nationalsozialistischen T4-Programm, also da die Psychiatrie in der Psychiatrie quasi, und dann, da sprach ein Psychologe, der das angefangen hat, in der Klinik, in der er gearbeitet hat, aufzuarbeiten, in Kaufbeuren damals, und er hat erzählt, dann wird einem klar, dass, also selbst in den 60er Jahren, als er ein junger Student war auf seinem Gebiet, dass diese Lehrmethoden immer noch die Methoden der Nationalsozialisten aus der Nazizeit kamen, dass die deutsche Psychologie eben bis in die Zeit der 60er, 70er Jahre von dieser also unwerten Menschenideologie und also natürlich irgendwie verklausuliert, verintellektualisiert durchsetzt ist, und dass erst dann eben dieses Aufbegehren stattfindet und dass in den 70er Jahren wirklich das modernisiert wird, was unbedingt notwendig war. Und da habe ich mich dann daran erinnert, als ich gesehen habe, mit dieser Ermächtigung, dann, also dieses, dass es ja eine ganz wichtige Zeit ist, um dieses sagen so, nein. Also das. Gut, aber es war in ganz vielen Bereichen so, weil die Köpfe einfach noch die gleichen waren. Sozusagen. Ja, genau. Also deswegen ist es ja eigentlich ganz spannend, weil jetzt fällt mir gerade auf, dieser Bogen wirklich, diese Ermächtigung, die versuchte Ermächtigung, die davor stattfindet von Marginalisierten, die dann brutal niedergeschlagen wird und dann eben dieselben Nasen dran sitzen und halt die Marginalisierten wieder unten halten, obwohl wir eigentlich in der Demokratie leben und so weiter, und dass in den 60er, 70er Jahren das erst wieder aufbricht. Also dass man erst wieder an den Punkt kommt, wo man in der Weimarer Zeit schon mal war. Ja. Das heißt, du hast ein positives Fazit der Ausstellung? Ja, also es ist eben nicht der... Nicht, also es ist nicht der typische Besuch, sagen wir mal, einer Kunstausstellung, wie man sich davor irgendwie Gedanken macht. Aber spannend, und vielleicht gehe ich auch nochmal rein, um mich ein bisschen mehr mit den Texten oder Lektüre dann zu beschäftigen. Aber ja, also fand es auf jeden Fall spannend, interessant, und aber auch auf eine Weise aufbereitet, dass man, dass es doch zugänglich ist, denke ich. Also ich fand, im ersten Moment kommt die Ausstellung relativ verkopft und so ein bisschen Deutsch-LK-mäßig daher, wenn man möchte. Aber ich fand auch schön, ich habe viele neue Sachen gesehen, ich habe konnte mich mit Künstlerkollektiven beschäftigen, die ich vorher nicht kannte. Und deshalb von mir auch eine Empfehlung. Ich fand es sonst echt gut. Ja, Tito. Und wir verlinken auf der Webseite alle Texte und die Bilder sind auch netterweise alle per Google zu finden. Läuft noch bis zum 23. August im Lehmbachhaus. Ist verlängert bis zum 13. September. Gut. Das ist noch... Sehr schön. Da gibt es noch die alten Texte. Magst du mal die Flasche 1 aus dem Kühlschrank holen? Flo hat kein Wein mehr und ich frage die auch nicht mehr. Und dann können wir zu Wein 2 übergehen. Yay! Genau, also haben wir auf dem Tisch stehen. So, Wein 2. Eindeutig dunkler als Wein 1. Ein buttriges Gelb. Schmeckt aber nicht danach. Oh, der riecht gut. Der riecht echt gut. Eine sehr trockene Stachelbeere. Oh, I like that. Der blüht nochmal richtig auf am Ende. Oh, ja, stimmt. Boah, da kommt zum Schluss. Was ist denn das? Also Honig. Ja, Honig auf jeden Fall. So eine Honig, eine süße Note. Genau. Aber so leicht kräutriges vielleicht? Ich wollte gerade sagen, irgendwelche Blüten. Irgendwas. Ja, genau. Oh. Irgendwelche. Butter, Blumen, Blüten. Und sowas. Ja. Keine Ahnung, ich habe noch nie Butterblumen gegessen. Scheißegal, ich leg mich da jetzt rein. Sehr weich, sehr samtig und ewig am Gaumen. Total. Ich weiß nicht was, aber ich glaube kein Sauvignon Blanc. Ich weiß aber auch nicht. Ja. Schweige am Tisch. Ja. Gib mir doch mal Flasche 1, dann moderiere ich die nächste Ausstellung an. Ups. Vielleicht nochmal Wein. Der ist total voll. Also unglaublich Körper. Ja, der bleibt ewig. Der ist Wein 1 jetzt relativ flach dagegen. Aber auch aber dafür der Fehlton, den ich vorher... Der ist jetzt sehr deutlich. Echt? Oder findest du das weg? Ich merke ihn jetzt gar nicht mehr gerade. Also ich schmecke jetzt gar keine Stachelbeeren mehr, sondern ich habe das Gefühl, so wie Kaugummi. Aber das ist jetzt gemein. Leckerer Kaugummi. Schmeckt irgendwie wie so ein Eukalyptusbonbon jetzt. Nee. Oder so ein Minz. Oh, wir sind so raus. Ja gut. Zweite Ausstieg. Also damit könnt ihr auch feststellen, dass wir in der Covid-Zeit im quasi Lockdown wenig Wein getrunken haben. Stimmt. Wir sind total raus. Ja, egal. Nächste Ausstellung. Sheila Gauda, eine indische Künstlerin. Läuft noch bis 18. Oktober im Kunstbau des Lehmbachhauses. Genau, Lehmbachhaus zeigt ihre erste museale Einzelausstellung in Deutschland. Ich wusste doch, irgendwas habe ich da gelesen. Wo ich eben schon die digitalen Materialien im Lehmbachhaus vom Lehmbachhaus gelobt habe, kann man hier noch ein Lob draufpacken, weil man kriegt in der Ausstellung, so ein Heft in die Hand gedrückt, wo jedes Werk abgebildet ist und es erklärende Texte dazu gibt. Und tollerweise ist genau dieses Heft komplett auch auf der Website zu finden. Das heißt, mit Abbildung, woher sonst immer irgendwelche Verwertungsgesellschaften was dagegen haben. Das heißt, wenn ihr uns zuhört, könnt ihr die Werk angucken. Wie toll ist das denn? Und auch wirklich die Installationsansicht im Kunstbau. Genau. Und ich frage mich gerade, ob dieses Heftchen jetzt nicht ob das jetzt nicht auch mit der Zeit zu tun hat, dass die Ausstellung zu einer Zeit eigentlich eröffnet am 31. März, wo die Museen geschlossen waren, wo sie halt in Ruhe gesagt haben, okay, wann auch immer wir wieder öffnen, gehen wir mal durch, mach mal die Fotos, mach mal das Heftchen, da brauchen wir uns ja nicht beeilen. Und die Bilder sind, wenn ich es recht erinnere, auch einzeln auf der Lehmbachhaus-Seite zu sehen. Also die Installationen und die Bilder sind, glaube ich, auch einzeln. Genau, es gibt das komplette PDF, dann gibt es noch einen Künstlerbuch-Auszug, es gibt den Katalog, okay, da immerhin der Link zum Shop, genau. Und ich glaube, irgendwo ganz unten sind auch noch die... Es gibt haufenweise Videos, was ich auch sehr sympathisch finde, da kann man auch gleich die Künstlerin selber hören, genau. Und ich glaube, Audio. Ganz unten, sind die Werke noch sehr abgebildet. Aber also, wenn ihr das hört, dann habt ihr vielleicht auch schon vorher den Text dazu gelesen. Ich denke, wir werden das eine oder andere verlinken, weil dann könntet ihr gleich beim Zuhören auch mitgucken. Genau. Was ja manchmal ganz hilfreich ist. Genau. Euer erster Eindruck. Genau, ich hatte ja schon gesagt, eben sie benutzt Materialien aus ihrem Umfeld und erzählt damit Geschichten. Vielleicht so als Sprungbrett. Also ich fand, was ich echt schön fand, dass der Kunstbau da wirklich toll mit tolle Räumlichkeit dafür ist. Ja, also absolut. Die Sachen befruchten sich irgendwie gegenseitig, das passt einfach toll rein. Das sitzt da gut drin. Und man fühlt sich gleich irgendwie, also ich habe mich super entspannt gefühlt irgendwie. Ja, also es war, stimmt, jetzt wo du es hast. Auch wenn die Themen jetzt nicht durchweg zur Entspannung eigentlich taugen, aber es war wirklich so ein, ach, man will da reinkommen, man will da ganz gemütlich sich Sachen anschauen, den Raum wirken lassen, die Werke wirken lassen. Und dann auch noch mit wirklich Fremden, also mit einer fremden Kultur. Mhm. Gleichwohl schafft Sheila Gowda es, dass man, also ich hatte den Eindruck, dass sich dass es unheimlich zugänglich ist. Also es ist schon ein hoher Abstraktionsgrad, aber ja. Also ich konnte mit fast allem konnte ich sofort irgendwas anfangen, eine Assoziation damit verbinden, mir irgendwie erschließen, was wohl die Hintergründe für Sachen sind. Also das fand ich schon gut und es war einfach mal wieder schön, in eine groß angelegte Ausstellung zu gehen. Also wollte ich gerade sagen, in dem Moment, wo du es gesagt hast, dachte ich, ja stimmt, das war genau das Gefühl, mit dem du gehst ja im Kunstbau diese Rampe runter, ja. Du kannst also erstmal den ganzen Raum sehen und ich bin jetzt, wie gesagt, auch seit einem Monat nicht mehr im Museum gewesen und stimmt, das war genau dieses Gefühl, so, ah. Genau, mit einem ausgebreiteten Arm möchte man da runterschreiten und dann alles meins, ich kann es jetzt wieder sehen. Genau. Ach, das war schön. Stimmt, also unser Tipp für den ersten Museumsbesuch nach während Covid lohnt sich. Ja gut, dann haben wir es ja. Okay. Ich meine, wobei es ja wirklich auch spannend ist, weil also man hat irgendwie einen Zugang, man kommt da runter, man kommt rein, aber also eben auch hier die, also auch das Interessante ist, obwohl es jetzt natürlich erstmal über die Materialität und so weiter geht und die Materialien, die sie verwendet, aber das Interessante selbst über diese Haptik hinaus, ist ja Sheila Gowda auch eben durchaus eine sehr intellektuelle Künstlerin, mit so wie sie diese Materialien einsetzt. Also das hat ja dann eine Bedeutung, die sich dann wirklich erstmal... Aber ich finde, das Schöne ist eigentlich, was ich jetzt sagen will zu diesem Begleitheftchen, auch was in der Ausstellung selber eben, ihr sagt, das Reinkommen, Entspannen, aber auch eigentlich sind die Werke nur mit Titel und Material, also einfach nur mit der normalen Schildfläche. Und man kann sich eben dafür entscheiden, das Heftchen erstmal zuzulassen. Mhm. Und die ganzen Beschreibungstexte erstmal wegzulassen und einfach erstmal alles zu gucken. Genau. Und genau, so habe ich es gemacht. Ja, und ja, es genau. Wird auch dadurch unterstützt, dass sozusagen die Dokumentation, die man im Zuge der Ausstellung gedreht hat, am Ende des Kunstbaus eigentlich zu sehen ist. Man kann es auch online natürlich vorab anschauen, aber quasi es wird eigentlich sofort alles irgendwie vorgekaut. Ja, es gibt nur diesen einen Einleitungstext an der Wand und das war's. Ja. Und das ist wirklich total spannend und da auch jetzt ein Lob gleich, muss ich sagen, ans kuratorische Team, das ist wirklich, wirklich gut, weil die Werke einfach erstmal, weil man mit den Werken erstmal wirklich direkt in Verbindung tritt und ohne und erstmal selber irgendwie eine Wirkung spürt, bevor man dann eben diese anderen Level erschließen kann. Ich fand es halt in der fast einer ganzen Ausstellung, also ich habe im Gegensatz zu Flo, ich habe nicht zu jedem Werk irgendwie eine Assoziation oder ein Gefühl gehabt. Also ich habe mir bei einem Werk wirklich geschrieben, bin gerade verloren, habe überhaupt nichts, ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll, keine Ahnung. Welches? Aber das war das mit den Türen. Wie hieß denn das? Margins. Margins, genau. Da habe ich irgendwie geschrieben, verlorenes Gefühl, nichts zu sagen. Aber eben gleichzeitig, das ist dann immer der nächste Abstraktionsprozess in meinem Kopf, was ich an Margins so spannend fand, vielleicht beschreiben wir es mal kurz, Moment, ich muss noch blättern, das war eine Skulptur, eben wieder raumgreifend vom Fußboden bis zur Decke aus mehreren Türzargen und Türteilen. Genau. Steht da noch irgendwas? Die an Metallteilen noch miteinander verbunden waren und in verschiedenen Winkeln zueinander. In verschiedenen Farben. Also du konntest erkennen, dass es eine Tür ist, klar. Und, aber mehr wusste ich dann eben nicht damit anzufangen. Also dann schaltet mein Kopf immer auf dieses Level, hier ist gerade eine neue Realität vor mir. Hier wird jetzt meine Realität durch eine Realität ergänzt, die ich zwar nicht verstehe, aber die meine eigene jetzt befruchtet, weil ich kann da jetzt stehen und denken, ja, okay, Türen, gut. Hm. Ich musste an Louise Bourgeois denken natürlich, die ja auch sehr viel mit Türen gearbeitet hat. Und das mag ich eigentlich gerne an solcher, also gerade an skulpturaler Kunst, dass ich muss es nicht verstehen, um es genießen zu können, um da zu stehen und zu denken, das befruchtet mich gerade, das macht noch irgendwas mit mir, da muss ich nachher nochmal drüber nachdenken. Jetzt im Moment stehe ich einfach nur und gucke mir Türzagen an und finde es okay. Ich musste so ein bisschen, ich hatte an eine Installation von Ai Weiwei gedacht, die er vor also 10 Jahren, als er im Haus der Kunst hier ausgestellt hat, hatte er so eine Art Wirbelsturm aus Türen, ich glaube, von ehemaligen Tempeln. Das war stimmt. Und da hatte ich so, das war so eine Assoziation, aber da war natürlich durch die Form mit diesen wirklich Tornado-Wirbelsturmartigen, hat er eine ganz andere Dynamik reingebaut. Und bei Sheila Goda ist es ja viel offener, viel, eben nicht dieses massive, also ich will irgendwas. Es sieht fast aus wie ein Portal in anderen Dimensionen. Ja. Es ist wie so eine Öffnung, die durchgehen kannst, aber ich glaube, man durfte nicht durchgehen. Aber ich habe halt schon gemerkt, immer wenn ich habe zuerst eben die Werke angeguckt und wirken lassen und dann habe ich halt nachgelesen und ich musste halt feststellen, meine Wahrnehmung und die Intention, die Sheila Goda hatte, damn it, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Was hast du die ganze Zeit gesagt? Sheila Goda, glaube ich. Goda, ja, genau. Ja. Nee. Die liegen dann doch sehr weit auseinander. Aber macht ja nichts. Also ich meine, ich stimme dir zu. Zum einen, Martins war tatsächlich wirklich ein ziemlich abstraktes Ding. Ja. Und du hast jetzt gerade offen, das mit den, das habe ich auch dann im Nachhinein verstanden, das mit den, wie heißt's, Behold, mit den die Haare und die Metallstangen. Mhm. Das wird ja in der Dokumentation, wird da weiter drauf eingegangen, dass das sozusagen Anspielung ist an zum einen natürlich die ganze Perücken- und Haarindustrie in Indien, aber auch quasi das, ich habe nicht ganz verstanden, warum, aber dass wohl quasi die LKW-Fahrer häufig das um ihre Stoßstangen, irgendwelche Haarbündel wickeln. Aber es scheint ja irgendwie eine Art Talisman zu sein. Also ich glaube, so, das ist so wie, sagen wir mal, gehen wir mal in unseren Kulturkreis hin. Oder in der heilige Christophorus, der dann halt irgendwie als Figur mitfängt oder am Rückspiegel hängt. Ich glaube, dass das... wenn ich das auch richtig gelesen habe in den Texten, ist es auch so, dass eben wenn in Gebet erfüllt wird, dass man den hinduistischen Göttern am Tempel irgendwie seine Locken lässt, also das halt als Dankbarkeit, also dass das Haar als heiliges und das offensichtlich einfach aus dieser Tradition heraus, dass das eben vor Bösen schützt, also eine Art Talisman. Ich war von dem Werk einfach so ein bisschen erschlagen. Das ist, glaube ich, das Größte, weiß ich jetzt gar nicht genau. Die sind alle sehr raumgreifend, diese Werke. Also der ganze Kunstbau ist voll. Wie gesagt, Behold von 2009 besteht aus, laut Text, 4000 Metern handgedrehten Seil aus Menschenhaar. Und 20 Autostoßstangen, die eben teilweise in diese Haare eingeflochten sind, die an der Wand sind, um die sich dann Haare wickeln. Aus diesen Haarsträngen sind so eine Art Netze geflochten worden. Teilweise liegen diese Seile einfach in Knäueln auf dem Boden. Es ist, weiß ich nicht, 10 Meter, keine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, es ist riesig. Und meine erste Assoziation war halt blöderweise die Vitrinen in Auschwitz mit dem Menschenhaar. Also das war das Erste, was bei mir kam, was mir das Werk natürlich so ein bisschen schwierig zugänglich gemacht hat. An die Perücken musste ich auch denken, weil ich hatte irgendwann mal, ich glaube, Auschwitz Memorial twittert ja auch und sie haben irgendwann mal gesagt, dass die Haare so eins der schwierigsten zu restaurierenden, in Anführungsstrichen, Überreste sind, weil Haare eben irgendwann ihre Farbe verlieren. Und alle Haare, die irgendwann mal farbig waren, sind inzwischen einfach grau oder farblos. Und das ist für mich so ein Bild eben dieses, die Erinnerung geht weg, es verschwindet noch mehr von den Menschen. Also sie verschwinden quasi zweimal. Jeder Zug von Individualität verschwindet noch mehr. Und deswegen musste ich mit dem Werk ein bisschen kämpfen. Gleichzeitig an die Perücken habe ich auch gedacht, das hatte ich auch mal irgendwo gelesen, ich habe es leider vergessen zu googeln. Ich glaube, gerade asiatisches Haar wird auf dem Perückenmarkt sehr gerne benutzt, weil es halt fester ist als europäisches Haar. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen genauer hingeguckt, ob das wirklich so ist, aber ich weiß nicht, also dieses Werk hat mich, ich überlege gerade, ich höre mir ganz selber zu und weiß selber nicht, ich fand es toll, aber gleichzeitig fand ich es ein bisschen unheimlich. Also meine erste Assoziation peinlicherweise war die Musikrichtung Hair Metal quasi. Nice. weil es im Aussteller, weil es in bei den Materialien halt heißt Haar, Metall, beziehungsweise auf Englisch Hair, Metal. Nice. Ja klar, Hair, Metal halt. Ach, Kunst aber, ist so toll. Ja, absolut. dann aber gleichwohl über die schwarze Farbe oder über die dunkle Farbe der Haare und das Verworrene hat das natürlich eine ganz, wie soll ich sagen, ein ganz verworrenes Bild, weil das so, es könnten auch irgendwelche, weiß gar nicht, für Spinnweben passt nicht ganz, aber es gibt glaube ich so Strukturen, wo es ein bisschen angelegt ist, aber irgendwie. Was man an dieser Stelle vielleicht nur nebenbei, weil wir jetzt mit den Maßen, also was bei vielen von ihren Werken ist, so ist, dass auch wenn sie älter sind, dass sie die immer mit dem Raum spezifisch wieder aufbaut. Also wenn, also dass sie das, also natürlich das Konzept dasselbe bleibt und die intellektuelle Basis, auf der das Werk basiert, aber dass ihre Kunst also durchaus eine gewisse Flexibilität hat, die immer, also sich, ja, vielleicht aus, ich nehme jetzt mal die Metapher, dass quasi, weil sie die Dinge ja aus ihrem eigenen Kulturraum, aus ihrer Heimatkultur nimmt und dann geht sie in diese fremden Räume rein und passt sie diese aber an und behalten aber trotzdem ihre, also künstlerische Intention, ihren gesellschaftlichen Ursprungskontext und deswegen vielleicht fühlte man sich auch deswegen gleich so wohl im Kunstbau. A, weil also der Kunstbau ist generell ja einfach ein toller Ausstellungsraum, aber B, weil sich so alles, also in gewisser Weise harmonisch oder einfach, weil die Kunstwerke nicht einfach so reingepfloppt sind mit dem, okay, ich stelle das mal hier ab und können wir da noch eins dazwischen stellen, sondern dass sie ja ganz spezifisch auch den Raum wirklich bespielt und den Raum dann für sich auch einnimmt. Darüber habe ich auch nachgedacht. Also mir ging es so, oder ich musste an dieses Thema eben, dass sie jeden Raum, dass ihre Kunstwerke so variabel sind, dass sie in jedem Raum funktionieren. Theoretisch musste ich bei Stopover denken. Stopover ist von 2012 und besteht aus, das finde ich so irre, 200 Granitmörsern, Granitgewürzmörsern, die irgendwie alle teilweise 60 Zentimeter Seitenlänge haben, keine Ahnung, müssen irre schwer sein und 9 Stöße, die ich erst zum Schluss entdeckt habe, die liegen da, wo das Video läuft. Aber ich musste nachfragen, ich habe keine Ahnung. Ah, genau, ich habe die ganze Zeit gesucht. Aber tatsächlich, dazu muss ich sagen, wenn man auf die Wände schaut, sieht man, dass der Film, glaube ich, eigentlich in der Rotunde hätte laufen sollen. Da ist noch ein Schild an der Treppe zu der Rotunde im Kunstbau. Das stimmt. Da ist ein Schild zu dem Film und da ist ein Pfeil nach hinten dann. Ja. Ah, okay. Und ich glaube einfach, dass wegen den Covid-Maßnahmen quasi der Bildschirm nach da hinten verlegt wurde, was jetzt leider die Stöße, die auf dem Haufen eben ganz am Ende des Kunstbaus liegen, als Abschluss zu dem Kunstwerk, halt nicht zur Geltung kommen, weil da diese Bänke sind und, genau, und der Bildschirm. Die sehen aus, als hätte da irgendwie jemand vergessen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist im Endeffekt der Ausstellungsumbau, weil natürlich kannst du in der Rotunde, in den kleinen Raum, kannst du jetzt mit den Hygienemaßnahmen natürlich niemand, kannst du eine Person reinsetzen, ist aber auch sinnlos. Ja. Also von so her glaube ich, dass das jetzt. Und zum Beispiel, es gibt ja Darkroom. Ich wollte noch zu Stopover kurz was sagen. Ja, sorry. Also das, was ich an dem, wie gesagt, 200 Einzelteile, das Ding hat 200 Einzelteile. Und klar, der Kunstbau ist relativ groß, aber ich finde, er begrenzt den Raum komischerweise. Also du gehst durch so eine Reihe von diesen Granitblöcken durch, da ist ja wie so ein Pfad freigelassen für dich. Und ich muss dann an das Werk von Beuys denken, was in der Pinakothek der Moderne ist, der Titel, ich immer wieder vergesse, diese Steine. Wo das Ende des 20. Jahrhunderts. Genau, wo ich immer sage, es sieht aus wie ein Adventskalender, weil da irgendwo Nummern dran stehen an diesen Steinen. Und das finde ich, diese ganzen riesigen Steine von Beuys sind ja total eingequetscht durch die Wände. Also ich habe bei dem Werk immer das Gefühl, oh, lass das doch mal in der Rotunde liegen, da hat es Platz. Während hier jetzt diese 200 verdammten Granitblöcke, ich weiß nicht, ich hatte ein absolutes Gefühl von Freiheit, da durchzugehen. Und da musste ich eben auch dran denken, dass jeder Raum damit bespielt werden kann. Das fand ich halt toll. Das Spannende ist ja dann auch da so ein bisschen die Wechselwirkung, weil das ja erst ganz subtil ist. Das Werk besteht ja auch darauf, dass sie teilweise eben ganz geometrisch rechtwinklige Formen, teilweise Raster an die Wand oder auf den Boden geklebt hat. Mhm. Also die Steine sind arrangiert und die Steine sind zwar auch irgendwie schon als Quader gedacht, aber jeder Stein ist halt anders und Hauptsache hat ungefähr die Form und das Gewicht. Und das Einzige, was definitiv so regulär ist, ist eben die Kohle oben drin, in der das Gewürz gemahlen wird. Also und aber dann hat sie diese Freiheit, diese Natürlichkeit, und dann macht sie aber ganz subtil, weil das ist weißes Klebeband auf dem Boden, siehst du es gut, aber auf der Wand musst du erst irgendwie 10 Sekunden hinstarren, bevor sich diese Formen auf der weißen Wand hier ergeben. Also für mich war das so eine Art Raster der Welt, also irgendwie alles hat ein Muster, alles hat einen Sinn, alles muss so sein, wie es ist, also so wie eben diese seit, keine Ahnung, ewig benutzten Gewürzmühlen. Das steht zumindest im Heft drin, dass sie eben, jeder Haushalt hatte halt so eine Gewürzmühle, und jetzt in modernen Techniken, wo du einfach deine Gewürze nicht mehr in diesen Monster-Granitsteinen zermörsern kannst, sondern einfach eine kleine Maschine anwirfst, werden diese Steine halt vor die eigene Haustür gepackt, weil sie heilig sind und nicht vernichtet werden sollen. Und sie hat dann eben, wie viel? 200 von den Dingern eingesammelt. Und damit bricht sie natürlich dieses Muster auf. Also dieses jahrtausendlange befolgte Muster, jeder Haushalt hat so einen Gewürzmörserstein, ist jetzt einfach nicht mehr da, aber das Klebeband an der Wand erinnert noch an dieses Muster. Also ich kann gar nicht in Worte fassen. Ich fand es einfach so toll. Das war echt mein absoluter Liebling. Aber also ich, wo mir jetzt grafischerweise, also nicht in Worte fassen, ich hatte natürlich die Assoziation, also zu einer Ausstellung, glaube ich, von der wir alle damals sehr begeistert waren, Ella Natsui, mit den ganzen, mit seinen wirklich Vorhängen aus diesen alten Flaschendeckeln. Einfach ein Material, was einfach so eben irgendwie seinen Originalkontext noch behält, wenn man es betrachtet, aber eben in einen ganz anderen Kontext auch überführt wird, also wie es bei Sheila Goda auch ist. Und vor allem eben auch dieses Gefühl, dieses einerseits eben, weil sich es in den Raum so einfügt, dieses durchaus, dass es nicht fehl am Platz ist, aber ich hatte schon auch immer das Gefühl, ich bin in eine fremde Kultur getreten. Also das sind einfach, das ist einfach, dass ich, die Wirkung zu mir steht, aber das heißt, dieser Kontext, also ich habe schon gemerkt, also gerade bei Ihnen, sagen wir mal, dass so ein bisschen, also klar, es gibt diese reine Form, es gibt diese reine Materialwirkung, es gibt die Farbwirkung und so weiter, aber dass sich der Kontext auch aus ihrem Schaffen dann sich mir nicht gleich erschließt. Also reden wir jetzt über Stopover oder über generell, also das einfach der Gedanke, also ich weiß nicht, dass Gewürzmahlsteine heilig sind. Ich weiß nicht, dass quasi im Bauboom in Indien, wo ständig Straßen gemacht hat, halt Tierfässer quasi überall sind, also allgegenwärtig, und dass sie prägen halt nicht die Ästhetik von unserem Straßenbild. Mhm. Und aber das ist dann das ist dann eben so ein Werk, was ich eben sagen wollte, das wollte ich nur noch kurz erwähnen bei Covid-Einschränkungen, weil dieses eine Werk aus Tierfässern, Darkroom, ist ja eigentlich so eine Art Burg, wo man eigentlich reinkriechen kann und wo man sich die Decke anschauen soll. Aber darf jetzt leider nicht betreten werden, weil kleiner geschlossener Raum. Ja. Aber eigentlich ist es ein interaktives Kunstwerk, also wo man rein sollte, um dann halt auch die Ästhetik von innen zu erfahren. Aber gerade da fand ich doch, dass es ein super Beispiel ist für eine, und das hat mich sehr beeindruckt, dass sie es, einerseits sind es, glaube ich, wirklich originär indische Themen, die sie behandelt, sowohl von der Materialität her, aber auch quasi wirklich von den Inhalten. Aber gleichwohl schafft sie es mit einer irgendwie, klar, man kann es nicht einfach durch Betrachten völlig durchdringen, das wäre auch Schwachsinn, das zu erwarten. Aber ich fand, sie schafft es, da irgendwie eine Universalität reinzubringen, dass es auch quasi mit dem Blickwinkel, den wir haben, doch irgendwie uns das irgendwie aufschlüsseln können, in Teilen jedenfalls. Also weil da finde ich jetzt das Burgschloss aus Fässern quasi, Kunstwerk, wie hieß es, Darkroom, fand ich ein super Beispiel. Weil klar ist es für uns, erschließt sich das nicht, dass man aus Fässern sozusagen sich eine Behausung irgendwie schafft. Auf der anderen Seite fand ich das klar ersichtlich in der Art und Weise, wie das dargeboten wird. Auch quasi, wenn du reinguckst, du siehst dann, da liegen irgendwie, ich glaube, eine Decke oder irgendein Kleidungsstück liegt am Eingangsbereich noch von dem Werk. Und ich dachte die ganze Zeit, my home is my castle und so ist das irgendwie, angelegt irgendwie. Und erst im Nachhinein, wenn man das dann nachliest, erschließt sich, die benutzen tatsächlich diese Tierfässer dann, um daraus Behausungen herzustellen. Mhm. Und da ist auch wieder eine sozialkritische Komponente, absolut, weil es natürlich Armenbehausungen sind und so weiter. Und das meine ich halt irgendwo, dass das halt, also diese ja durchaus wirklich starken sozialkritischen Aspekte in ihrem Werk. Also dieses Hinterfragen von, ja, wo du sagst, wo du auch gerade sagst, Universalität, also auch von, ich meine, der Bauboom in Indien, die Industrialisierung und so weiter, die gesellschaftliche Veränderung, haben ja auch natürlich mit der internationalen, globalen Wirtschaft zu tun, denke ich. Also Bengaluru, wo sie wohnt, ist ja, glaube ich, auch eben so ein Hightech-Hub, was eben boomt in Indien. Und aber auch, weil Softwarefirmen aus dem Westen dort quasi sich auf das Potenzial zurückgreifen. Und eben dann, also das ist halt schon auch diese Komponente, was wir jetzt gerade beim Perückenhandel hatten, dass es jetzt erstmal natürlich erschließt, aber dass eben gerade der Perückenhandel Richtung Europa ja auch durchaus von ihr, also nicht, ja doch, das hat schon einen kritischen Blick im Endeffekt. Und so habe ich zum Beispiel auch Margins verstanden, oder so kann man es vielleicht verstehen, dass sozusagen da ist eine Tür mitten im Raum, du musst halt nur durchgehen, ist doch kein Problem. Wenn es dir besser gehen soll, musst du halt durch die Tür gehen, ja. Aber wie gehst du durch eine Tür, die irgendwie einen Meter hoch im Raum steht? Oder 2 Meter hoch im Raum steht? Okay. Ja. Doch nicht so einfach. Keine Ahnung. Gut. Aber also es gibt natürlich auch die Werke von ihr, so ein paar, die sind explizit politischer, die beziehen sich ganz explizit auf Dinge, also 2 großformatige Arbeiten mit Fotos, also mit Protest beziehungsweise sagen wir mal Unruhen verbunden, oder auch die grafische Arbeit, wo Artikel zusammengetragen sind, wer heißt Best Cutting, also so eine digitale Collage von Artikeln zu Indien, zu diversen Themen. In einer gefakten Zeitschrift, die The Chronicle heißt, was ich sehr schön fand. Ich fand aber auch, dass man das, wenn man so die einzelnen Artikel so nebeneinander liest, das war einfach so pointiert, das kann so nie, also das, auch das erschließt sich einem irgendwie, das kann... Ja, das merkst du eigentlich nach 2, 3 Artikeln. Genau, das kann so pointiert nie in der Zeitung stehen, weil das einfach so, also so stelle ich mir als jemand, der keine Ahnung hat von Indien, also wirklich essentiell indische Themen irgendwie vor, weil es ja auch sehr selbstreferenziell ist zum Teil. Ich habe in dieser Vitrine nicht lange stehen können, weil, also als ich am Sonntag da war, waren glaube ich 8 Leute im Kunstbau, der irgendwie 200 Meter lang ist, und ein Pärchen wollte also ganz dringend wirklich direkt neben mir an der Vitrine stehen. Und ich so, Alter, was? Oh, Penner. Ja. Die haben natürlich alles gelesen, oder? Keine Ahnung, ich stand wirklich an der ersten, ich habe eine 3-Termin-Vitrine, und ich stand an der ersten und sie haben sie wirklich direkt neben mich gestellt. Ich meine, um uns rum sind noch irgendwie 10 andere Kunstwerke. Guckt euch die Fässer an, ihr blöden Nervensee. Und dann bin ich halt ans andere Ende der Vitrine gegangen, um den Abstand zu halten, und sie sind direkt nachgerutscht. Und da ist mir dann echt are you fucking kidding me rausgerutscht, und dann bin ich woanders hingegangen, wo ich dachte, ey, was seid ihr für Idioten? Entschuldigung. Damn it. Aber dann konnte ich mein zweitliebstes Werk angucken. What Yet Remains von 2017 aus Metallplatten. Und da, also das, was du vorhin meintest, irgendwie eben Kulturclash, beziehungsweise man versteht nicht sofort alles. Ich glaube, die Mörser haben mir einfach schlicht deshalb gefallen, weil es halt ein Küchengerät ist, weil ich das gern mag, weil ich an meinen kleinen 800 Gramm schweren Popelmörser in meiner Küche denken musste. Und bei What Yet Remains, das ist halt quasi eben, das sind auch diese Metallfässer, das erkennt man sogar noch ein bisschen, die sind glatt gewalzt und dann wurden aus ihnen Kreise rausgestanzt und aus diesen Kreisen wurden Schüsseln geformt. Und ich in meiner kleinen Mittelschicht Deutsch-Daseins-Dings-Schlumpf dachte irgendwie, oh, Schüsseln, voll hübsch und hatte irgendwie lauter Instagram-Deko-Accounts im Kopf und fand das alles super romantisch und ach, die Farben sind so toll und das sieht alles hübsch aus und dann liest man halt den Text und sieht eben, dass diese Schüsseln dazu benutzt werden, um Arbeitsmaterialien für Häuser, also Zement und Betonschlamm zu transportieren, um eben Gebäude zu errichten. Dass das einfach ein Arbeitsgerät ist, das verdammt scheißschwere Arbeit ist und die aber genau in der Größe so sind, dass du es eben noch tragen kannst. Das fand ich einfach spannend, dass ich so von so einer schönen, behäbigen Ästhetik daran gegangen bin und dachte nur, oh, hübsch. Es kommt halt aber auch, es ist halt aber auch sehr, wie soll ich sagen, misleading, dass, weil das so Pop-Art-mäßig daherkommt. Es ist halt so auch hübsch. Die Formen, die Farben. Ja, die Farben. Die Farben so. Und dann sind da so schicke Löcher drin und dann ist noch so versetzt gestellt. Und aber da fand ich ja ganz spannend, ihre Aussage in dem Film. Also ich habe mir den in der Ausstellung nicht angeschaut, den Ausstellungsfilm, aber zu Hause mal nachgeguckt. Da sagt sie ja drüber, da erzählt sie nämlich, dass sie bei diesem Kunstwerk, dass first I thought I would do something with the plates, I would put something on there, I would paint, and then they would cut it out and then fold it, and that would and then I realized it's already all there. Ja. Yeah. Like, genau, das fand ich auch eine gute Szene. Das hat dieses, also da habe ich ewig und das, da habe ich eigentlich Zeit verschwendet und dann habe ich einfach gesehen, dass in dem Material das die Farbigkeit, dass so wie es kommt, dass es eigentlich genau richtig ist. Und das ist das Interessante. Das heißt, obwohl es diese ja abstrakte, reguläre Ästhetik hat, dass es eigentlich wirklich die Ästhetik ist aus den Gebrauchsgegenständen selber, auch in dem Fall. Also nicht eben dieses, ich habe die angemalt und habe die nochmal irgendwas drauf zu tun, sondern eben, und das fand ich eben ihre Aussage in dem Film auch ganz ehrlich, also auch entwaffnet dieses Jahr und dann habe ich gedacht, ich probiere das so und so und dann so, weil eigentlich ist es ja alles schon da. Aber ich es stimmt natürlich, was Florian sagt, dass es schon verführerisch gestellt ist. Also da in der Mitte, das ist eben auch so, die eine Hälfte lehnt an der einen Wand vom Kunstbau und die andere direkt gegenüber und dann ist in der Mitte noch was und in der Mitte ist so hellblau, türkis und das ist wirklich eben Instagram, Mittelmeer, Vacation-Blogger, keine Ahnung. Dann gibt es einmal so eine blaue Wand mit so gelben Blitzern, was natürlich auch schön kontrastig ist. Dann an der anderen Seite ist es halt grün-rot. Also es ist alles schon sehr ästhetisch und sehr schick und es erinnert so ein bisschen an Viel Gewinnt. Jetzt! Ja. Natürlich! Natürlich! Das Lustige ist ja, und ich muss, auch da muss ich bei mir gestehen, ich bin ja wirklich völlig unbeleckt durch die Ausstellung und bei Stopover, ich war so beeindruckt von der Art und Weise, wie das da im Raum liegt und wie was für ein Gewicht durch die Steine irgendwie, wie das auf einen wirkt, dass ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das wirklich ein Mörser ist. Ja. Und ich dachte mir, die Löcher in den Steinen, das kommt mir bekannt vor. Und da wird ja auch noch von Stößeln gesprochen. Was war denn das nochmal? Und irgendwann, als ich dann die Stößel hinten gesehen habe, dachte ich mir, ja klar. Ja, wie dem auch sei. Also es ist ganz toll auch. Ja. Wein 3? Genau, Wein 3, ja. Jetzt wieder heller, kann man das machen. Deutlich. Oh, der riecht auch gut. Nicht schlecht. Oh, haben wir schönes Zeug am Tisch. Der riecht wie der erste in mächtig. Ja. Bisschen süßer vielleicht. Kann auch sein, dass es jetzt schon wieder zu warm ist. Verdammt. Der ist leider zu warm, ja. Aber der. Aber wir haben ja gerade noch welche aus dem Kühlschrank geholt. Vielleicht gießen wir einfach mal einen kalten Schluck oben drauf. Oh, der ist super. Oh. Finde ich jetzt fast mit am fruchtigsten und am wenigsten stachelbeerig. Ich behaupte, es ist alles Sauvignon. Echt? Ja, keine Ahnung. Also ich würde mich so wundern, wenn der zweite Sauvignon wäre. Und bei Schwarz wahrscheinlich ist das Sauvignon. Keine Aber, ja. Also, ist das, nee, ist das ein Sauvignon? Ich habe keine Ahnung. Damn it. Aber der ist super. Ja, aber der ist ein bisschen, also der hat definitiv mehr Körper als der erste. Ja. Ein bisschen süßer, ein bisschen samtiger und voller. Also, wo sind die zwei? Ach, also der, ja, ich habe die zwei gehört. Okay. Also die 1 irgendwie, bei der 1 muss ich sagen, glücklicherweise ist der Feldhund, den ich am Anfang geschmeckt habe, weg. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es an mir liegt. Oder einfach nur überpowered wurde von den anderen. Ja, genau. Aber genau das ist der Punkt. Die anderen Weine haben den derart platt gemacht. Ja. Also die 2 und 3 haben den. Kann ich auch haben den, drei haben den schon. 2 und 3 haben den voll zerstört. Ja. Ich gieße auch noch einen kalten. 3 mal ein bisschen kalt. Oh, so lecker. Ja. Ich finde, 2 ist ein bisschen kantiger als die 3, aber also 2, 3 würde ich beide heiraten. Also der 3 ist ein bisschen entspannter, ja, und der 2 ist so richtig, der will es wirklich wissen. Der 2 will es wirklich wissen. Hervorragend formuliert, genau so. Aber beide sind super. Beide sind echt herausragend. Ja. Oh, der arme 1. Oh, komm, ich trinke nochmal Stück 1. Hm. So, der 2, der wird jetzt im also das ist wirklich der 2. Der wird jetzt, wenn man den nach der 3 trinkt, wird er deutlich sperriger, aber immer noch wirklich sehr seriös. Also wirklich sehr. Ja, aber dieses Ich will's wissen ist wirklich echt genau der Punkt. So dieses Yeah, bring it on, bitch. Kann es sein, dass der. Jetzt habe ich gerade in der Nase gedacht, im Vergleich kann es sein, dass der im Barrique ausgebaut ist, dass dann eine Eichennote drauf ist. Ja, ja, ja, das. Ich wollte nicht die ganze Zeit, was dieses. Nee, weil ich es gerade, von 3 auf 2 gegangen bin und dann hat die in der Nase dann so jetzt. Stimmt, das kommt der Holzton, ja, das ist total. Ich habe die ganze Zeit den Inception-Soundtrack im Kopf, wenn ich den 2er trinke. Dieses Untergrund. Also ich denke. Im Hintergrund lieber. Aber ich denke, ich denke, das ist ein Barrique-Ausbau und da kommt dann der ganze Körper in die ganzen. Oh. Ja. Nice. Ach, hier komm, lass Schluss machen. Nein. Er ist Kummist. Okay, warte. An dem bin ich echt vorbeigegangen. Das ist so peinlich. Ich meine, da wurde überall drüber gesprochen, die Skulptur aus Kudung. Und ich so, ja, mir egal, ich gucke mir die Fässer an. Also, wobei es natürlich in dem Fall, also es ist insofern signifikant, weil also ihr Gedanke, sie kommt ja eigentlich aus der Malerei. Aber der Moment, wo sie sich dann da entschieden hat, eben Kudung als Material einzusetzen, erst für ihre Leinwandarbeiten und dann auch skulptural, dann erzählt sie auch in dem Film oder wenn man sich das anschaut, erzählt sie dann auch so, ja, und dann, ich habe dir meine ersten Bilder verkauft und so weiter und then I started working with cow dung and I didn't sell another work for nobody was showing me. Auch ein schöner Übergang und dann habe ich mit Kuhscheiße gearbeitet. Ja, und dann eben, aber then I started working with it, it meant so much und dann aber erzählt sie, ja, und dann 10 Jahre nicht ausgestellt, ich habe kein einziges Werk verkauft, aber sie hat dann einfach auf dem Weg weitergemacht, der sie dann zu den anderen Materialien führt. Und das der Grund, warum halt Kudung so signifikant ist, ist, weil halt die heilige Kuh in Indien natürlich enorm wichtig ist und weil halt der kulturelle Kontext in dem Fall auch ist, dass eben viele von den konservativen, nationalistischen Kräften halt immer auf solchen Sachen rumhacken. Also wenn irgendeine Gruppe marginalisiert werden soll, dann sagen sie, ja, aber sie achten die Heiligkeit der Kuh ja nicht und deswegen, das geht ja gar nicht. Wir sind ja in Indien und wir sind ein hinduistischer Staat und das geht ja wohl mal gar nicht, dass die Kuh hier nicht heilig ist. Dass das immer so vor sich hergetragen wird und das ist... Sorry, ja. Ich fand es aber überragend in der Doku und ich weiß gar nicht, warum die Frage aufkommt, aber wahrscheinlich... wenn man mit lokalen Materialien irgendwas machen will, dann hat sie irgendwie, hat doch gefragt, irgendwie, where would I get cow dung in Germany? Und dann nur die Deutschen, die da dabei waren, gesagt, okay. it's Bavaria. Yeah, it's Bavaria. Ja, also es waren teilweise die Kuratorinnen und die Restauratorinnen, waren also beim Ortsbesuch im Atelier auch gefilmt worden, also wie sie die Ausstellung vorbereiten. Also es ist eigentlich ganz gut, eigentlich, weil der Prozess in dem Film auch mal irgendwie dargestellt wird. Und ich glaube, wir lassen Anke beim Wein stehen und Flo nicht reden weiter über die Kunst, oder? Ich habe keine Worte mehr. Also, ich habe schon lange keinen guten Wein mehr getrunken. Entschuldigung, doch, wir trinken da mal guten Wein, Felix. Aber der 3 ist so geil. Entschuldigung. Ha. Ich habe, glaube ich, auch alle meine Lieblingswerke erzählt. Warte, ich gucke nochmal durch. Ja, also man muss sagen, also dieser halbstündige Film, also auch die Tatsache, dass ich ihn zu Hause in Ruhe nachschauen kann, muss man an der Stelle sagen, also wir verlinken den wirklich gerne dann auch gleich im Blogartikel, der lohnt sich wirklich. Also, weil er wirklich den künstlerischen Prozess und auch den kuratorischen Prozess ein bisschen erschließt, aber eben auf eine, finde ich, eben, ja, also eine zugängliche Weise und nicht so mythologisierend oder übertreibend oder überwältigend, sondern wirklich, wirklich erschließend, also wirklich so gedacht. Ja. Und da funktioniert eigentlich ziemlich gut, finde ich. Schweigen wieder alle. Oh, ich habe die ganze Zeit einen Wein. Ich habe gerade nochmal das Heft vor mir und wo halt eben die komplette Ausstellungssituation vor mir ist und ich komme echt nicht drüber weg. Ich glaube, der Kunstbau war noch nie so toll. Ich fand es wirklich ganz, ganz großartig. Vielleicht ist es jetzt wirklich die Entzugserscheinung durch Covid, ich weiß es nicht, aber... Nein, ich glaube, es ist auch schon ihr Künstler, was ich vorhin angedeutet habe, mit dem diese Flexibilität, ja. Also dass die Aussage eben nicht in dem... Also dass nicht jetzt in dem genauen Arrangement die Aussage ist, sondern in den Materialien und die Materialien werden dann eben so platziert, dass sie in dem Kontext, in dem sie gezeigt werden, die maximale Wirkung erzielen. Und es sind nicht die maximale Wirkung erzielt mit dem, das ist jetzt genauso arrangiert und wenn das so aufgebaut ist, darf kein Zentimeter davon abweichen. Ja. So wie es, ich weiß nicht, wie es auch mit, keine Ahnung, ob bis Ende des 20. Jahrhunderts von Beuys, was du vorhin referenziert hast, ob die Steine immer so liegen, ob die deswegen so nummeriert sind, weil die genau arrangiert sein müssen oder ob da eine gewisse... Hat der die nicht sogar für diesen Raum geschaffen, die Skulptur? Ich bin mir echt ehrlich, das kann also nicht sein, weil wann ist Beuys gestorben? In den 80ern? Ja, okay, zurückgerutscht. Bitte schneiden. Ja, es ist der Wein. Nee, klar, nein, aber ich dachte halt für den Raum in dieser Größe, aber nee, ist wahrscheinlich auch Bullshit. Aber das ist... nochmal einfach, ich glaube, und dadurch, dass sie ja selber auch wirklich daran mitgewirkt hat, und das kommt ja in dem Film ja auch, den Aufbau und wie sie eben diskutieren, eben kann man das noch so, kann man da noch 30 Zentimeter oder nur so ein bisschen, einfach, weil sie auch ganz gutes, glaube ich, Gespür dafür hat, eben, was wie wirkt und das wirken soll. Selbst wenn ich mit einigen Skulpturen, also zum Beispiel die mit den roten Seilen, deren Titel mir jetzt gerade nicht einfällt. Blätter. Genau, End von 2007. Glaube ich, eine Neuauflage von And Tell Him of My Pain, genau. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also die hat mir auch nach der Erklärung nichts gesagt, aber ich fand die ästhetisch einfach super schön. Es ist einfach ein ewig langes rotes Seil mit lauter Fäden, könnt ihr euch alles durchlesen. Aber das, was ich an dem Raum so toll fand, war halt wirklich, du hast das Gefühl, du gehst durch so ein, jetzt ganz schlimmes Wort, Märchenwald. Also du gehst halt von einer Skulptur zur nächsten und es ist alles, es passt alles zusammen. Es fügt sich einfach zu so einem eben Gesamtraumkonzept. Keine Ahnung, mir fehlen jetzt gerade wirklich die Worte. Ich möchte jetzt weiter Wein trinken, aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, der Kunstbau war für mich echt noch nie so sinnvoll bestimmt. Keine Ahnung. Ich sag zu oft, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht ist es auch... vielleicht ist es Ausstellungsfazit schon vor. Aber vielleicht ist es da auch jetzt ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben zwar jetzt alles hier gepriesen, was digital verfügbar ist, aber ein Punkt ist, glaube ich, und da sind wir dabei, und das ist jetzt ein bisschen allgemein in diese Zeit rein, weil die Diskussion, die Anke und ich auch hatten, dass ich denke, die Zeit, wo jetzt quasi 8 Wochen alle Museen, alle Kulturinstitutionen wie Theater, Konzerthallen, Philharmonien, Konzertsäle, Opernhäuser geschlossen waren, und ich denke, viele von den Institutionen haben die Zeit wirklich, also haben wirklich kreativ, haben digital vieles bespielt, haben auch ein neues Publikum erschlossen, aber ich sag's mal, als jemand, der viele Museen oder Konzerte oder sonst wo geht, ich denke, die Diskussion, die Walter Benjamin angestoßen hat und die Aura des Originals, die kann man jetzt für ewig auf Akta legen, weil das hat mir wirklich gefehlt, also diese wirklich direkte, unmittelbare Wirkung eines Kunstwerks, egal welcher Form, auf einen selber, wirklich auf alle Sinne. Ja, also auch wie gesagt, ich will gar keine Kritik an die Institutionen. Die Institutionen haben also aus dieser Zeit, die für uns alle scheiße war oder komisch oder schwierig, wirklich, wirklich viel Gutes gemacht. Und vieles, was auch bleiben wird, und ich glaube wirklich auch neues Publikum für Museen oder Konzertsäle erschlossen. Mhm. Aber für jemanden, dem das schon erschlossen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, die Aura des Algonals ist halt im Endeffekt durch nichts zu ersetzen. Also die Wirkung, wirklich mit allen Sinnen das aufnehmen zu können, also auch wenn vielleicht nicht alle Sinne notwendig sind, aber egal wie HD dein Rechner ist, wenn Bild 2x3 Meter ist, musst du davor stehen, um die volle Wirkung zu entfalten. Und da sind wir jetzt eben gerade, was eben, wie gesagt, wir haben das jetzt ja alles gelobt, was alles zugänglich ist, und für Leute, die nicht in München sind, oder für Leute, die in München sind, lasst Schiller Gaudas Werke, geht hin und lasst sie auf euch wirken. Also wirklich direkt mit allen Sinnen. Ja? Das ist, wie du sagst, selbst wo sich der Sinn erschlossen hat. Einfach die Ästhetik und das Davorstehen und in der Situation sein, das macht trotzdem was. Und insofern, also ich gehe jetzt einfach mal habt ihr noch irgendwie spezifische Kunstwerke, die ihr... Nee, ich möchte aber dazu gerne noch mal ansetzen. Ich stimme 100% zu, aber ich bin trotzdem super dankbar, dass es auch das ganze Online-Zeug gibt. Nein, also das ergänzt sich ja. Richtig, genau, weil das ist sozusagen, wenn man das gegeneinander ausspielt oder ausspielen wollte, was du nicht willst natürlich, aber quasi wenn man das wollte, dann muss man natürlich immer sagen, ja klar, das Original kann nichts ersetzen. Gleichwohl, so dass es das gibt, um das Erlebnis noch besser zu machen und dass ich es auch nochmal nachgucken kann irgendwie. Ist eine andere Kunstvermittlung. Ja. Also es ist eine andere Art der Kunstvermittlung und wir haben ja auch auf diversen Reisen, also zum Beispiel Anke und ich waren ja mal in Madrid im Prado, was wir total toll fanden damals, das ist jetzt auch 2016, also war vor 4 Jahren, da war das schon so erschlossen, man durfte dort nicht fotografieren und die Werte haben die Leute auch sofort, aber die Leute haben halt geguckt, aber es gab damals schon alles hochauflösend, kostenlos. Die ganze Sammlung des Prado konntest du einfach alles besser runterladen, als dein scheiß Handy oder deine Kamera das Foto gemacht hätte. Und das fand ich einfach geil. Und das ist eben, das ergänzt sich. Also, dass du das und auch dieses Verbot dann, was sicherlich manche Leute blöd finden, aber dieses ist es nicht richtig. Du hast dieses museale Erlebnis, dieses selber direkt davorstehen, selber erleben können. Und du ergänzt eben das mit den Online-Mitteln, mit der Kunstvermittlung, so wie du halt, also dass du eben, und vielleicht muss man an der Stelle auch sagen, vielleicht, weil die Kulturlandschaft in Deutschland ja mit der Digitalisierung immer so ein bisschen zögerlich ist, vielleicht haben sie auch erkannt, weil die Museen haben ja auch eine Aufgabe für die Öffentlichkeit, die Museen sind ja für die Öffentlichkeit, die sind nicht nur für einen elitären Zirkel. Ich meine, wir versuchen das ja auch immer wieder zu vermitteln, zu sagen, geht in Ausstellungen und schaut euch das an, das macht was mit euch. Mhm. Und dass eben hoffentlich jetzt diese Zeit, dass diese digitale Öffnung den Leuten die Schwelle niedriger gemacht hat, den Zugang erleichtert, zu sagen, lass uns Sonntag mal in die Pinakothek gehen, lass uns mal ins Lehnbachhaus gehen. Ich habe da das Video gesehen, ich finde das total toll, jetzt möchte ich es mir in echt angucken. Also das, was Flo sagt, das ergänzt sich. Und das meine ich eben, und das ist ja die alte Diskussion von Walter Benjamin, diese Frage, wenn man jetzt das Kunstwerk technisch reproduzieren kann, ist das Original noch notwendig? Und ich sage, mich hat diese Zeit gelehrt, für mich persönlich die Antwort ist, ja, das Original ist unbedingt notwendig, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, den Zugang zu erleichtern, der dann zum Original hinführt. Mhm. Eben für Leute, die nicht jetzt vielleicht mit einer Selbstverständlichkeit ins Museum gehen. Und Sheila Goda ist einfach super, weil einfach die Formate, also auch wie sie raumgreifend und raumfüllend bespielt, obwohl das lustig ist, es sind ja keine 20 Kunstwerke im nee, stimmt. Also es sind keine 20 Kunstwerke im Kunstbau. Mhm. Also es sind relativ wenige, aber es ist halt alles voll, aber es ist halt nicht vollgestopft, sondern es ist im Raum und präsent, aber der Raum ist auch präsent. Also, weißt du, es ist schwer mit Worten zu beschreiben. Ja. Also angucken, also dann würde ich jetzt in mein Fazit übergehen und sagen, ja, unbedingte Besuchsempfehlungen, schaut euch das an, lasst euch auf das wirken, was mit euch machen und lernt dann eben über die kulturellen Hintergründe und erkennt auch den enormen intellektuellen Aufwand, den sie betreibt. Ja, also ich fand es einen tollen Besuch. Hingehen, anschauen, super. Ja, ich habe auch nichts Neues mehr. Wie gesagt, läuft bis zum 18. Oktober im Kunstbau des Lehmbachhauses. Und jetzt bin ich sehr auf die Auflösung. Achso, Ranking? Also vielleicht bevor wir zum Ranking kommen, ich hatte eine Eingebung, was den Zweier anbelangt. Ja. Das ist einfach ein pervers guter Riesling. Ich lege mich fest, das muss ein Riesling sein. Ein Riesling, interesting, okay. Aber vielleicht wird es peinlich. Vielleicht wird es auch peinlich, aber ich bin mir sicher, es ist einfach ein pervers guter Riesling. Ja. Ja, gut, aber ist es nicht vielleicht ein bisschen zu süß für ein Riesling? Also ich habe Nein. Ich ranke jetzt. Also eins ist raus, Entschuldigung, 2 und 3 nehmen sich, finde ich, nicht viel, aber mein Herz hat die 3 erobert im Sturm. Felix. Also ich sag jetzt mal, ich gehe jetzt auf die Barriques, weil das den Mund so vorhin also wirklich erfüllt hat. 2, 3, 1. Ah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ach, lecker. Du musst auch nicht. Ja. Ne, genau, trink nochmal die. Ah, die 2, okay. Die 2? Mhm. Die ist schon sehr barrikig. Ach komm, was soll's. 3, 2, 1. Ja, genau. Okay, also Wein Nummer 3, auflösen. Ich weiß nicht. Wer hat gewonnen? Ach, der Flo! Also ich. Also ich. Ich kann nicht weiter über dich. Ich wusste es echt nicht mehr. Was haben wir denn? Also, oh, mein Cloudy Bay! Wieso auch? Nein, weil ich auch ein Cloudy Bay. Nein, echt? Ja, ich hatte die schön. Genau, also Cloudy Bay ist so der Sauvignon Blanc schlechthin aus Neuseeland. Ja, was soll ich sagen? Der ist super. Cool. Genau, also überragend. Was war das, 2019? Ja. 2019, ja. Okay. Genau, also der Sauvignon Blanc schlechthin, wer es eine Ecke bezahlbarer mag, meine Empfehlung wäre Old Coach Road, den hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Kostet die Hälfte, schmeckt also kostet weniger als die Hälfte und ist kommt fast an den Cloudy Bay ran, aber der Cloudy Bay ist überragend. Was hat der jetzt gekostet? 24,80. Ja, komm. Gut, was soll's? Ja, meiner auch Cloudy Bay, auch kein Riesling, es ist auch ein Sauvignon Blanc. Echt jetzt? Ja. Ah, ja. Oh, nee. Aber echt jetzt? Zwei, genau, ja. Und zwar Cloudy Bay Te Coco von 2012 allerdings schon. Ah. Ich muss gestehen, das war ein Geschenk von Felix zum Einzug in München. Deswegen weiß ich nicht, was er gekostet hat. Ich habe mal danach gegoogelt, heute bezahlt man für diese Flasche 50 Euro. What? Ja. Also damals war es nicht so viel, das weiß ich. Aber ich glaube auch 25, 30 rum, 35, das kann schon hinkommen. Ich habe mir jetzt irgendwie, nachdem wir 2 Wochen, also ich habe von der Conrad Wines Limited den Hole in the Water Sauvignon Blanc, Marlborough Valley, also bei Hopi Valley ist offen referred to as the Hole in the Water, auch 2019er Sauvignon Blanc. Man schmeckt, dass es halt, dass er weniger kostet, für 11,95 bei wineinblack.de online bestellt, weil ich halt nicht in den Laden laufen wollte und hat jetzt zeitlich noch geklappt. Aber andererseits, den würde ich auch bei 30 Grad auf dem Balkon im Sommer gemütlich runtertrinken. Absolut. Und wäre nicht unglücklich. Aber natürlich im Vergleich zu den anderen, das ist, machen wir uns nichts vor, das ist 2 Levels drunter. Aber wie gesagt, gemütlicher Sommerwein, die braucht es auch mal. Ja, aber ich glaube, die Cloudy Bays sind schon sehr geil. Die sind schon sehr geil. Schon top. Ach so, ja, das war schön. Gut, ich trinke jetzt einfach weiter alles, was hier rumsteht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Müssen wir noch sagen? Nee, genau. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.